schon an, zieht über die Zeit und ruft euch zum endlichen Tag bereit. Zücken das Schwert und schmettern das Streich, fechten den Kampf für das kommende Reich. Lachen, herrisch, genannt im Krieg und fordern unsere Taten mit Sieg. Not und Gefahren müssen vergehen, allein unser Wille bleibt ewig bestehen. Gesamte Kampfescharen stürmen auf nach dunklen Jahren. Bilden Schild in Trutzgewehr, in den Stelag Freiheit her. Es braucht ein Wind von Eisenblättern, Fahnen knattern, Kämpfer schmettern. Froh ihr stolzes Kriegerlied, froh ihr stolzes Kriegerlied. Als fremde Ketten dulden, keinem Rechenschaft entschulden. Der das freie Deutschland hasst, der das freie Deutschland hasst. Lautlos in der Wacht und Wolke führt die schwer vom Büttelvolke. Und aus tiefem Freiheitsdrang wächst des Reiches neuer Fall.